Ich hab so ein Brass, ich leg doch glatt noch ein Großmann in deinem Großmann Wohnrad. Da gibt's keinen Schongang, ich mach halt Stress und Quatsch, Dreck. Ich bin wie ein Ruffneck, ich hasse Knecht, ja Cats und sag Kackfreck, fuck that. Ach man, ich bin ganz arg schlecht wie ein Schandfleck. Und ab jetzt spiel ich Gott, ich flieg Frosch und sprech mal Klartext, fuck yes. Ich bin wie ein Kampfjet, ich flieg hoch und schieß tot. Bei mir piept wo, ich bin so lieblos wie ein Toast und zieht los bis Krieg tot. Wer mir fies droht, der wird rot und stirbt bloß. Ich schmier Kot und reib Dung in deinem Mund und du wirkst tot, Idiot. Sieh bloß, ich zeig nicht gleich Mitleid. Wer mich reizt, der ist reif und kriegt eins mit Stein, trickreich in sein Gesicht rein. Was ich mein? Zu jedem Mist meist eine Liste ein, vom Giftschwein bis Schleim und betrügen wie Lügen, Mist mein Giftschwein. Boah, ich will Streit, ihr weißt in deinen Strick bauen. Ich will missbrauchen, ich will Kids hauen und dich klauen und mein Quint auch Chicks klauen. Ich schwing mein Ding und ich hier nichts auf dich trauen. Das Biss braucht mich sau, schenk mir dein Herz, ich piss drauf. Yeah. Und versauen dir den ganzen Abend. Wir sind eigentlich traurige Knaben, militant mit schaurigen Namen. Die Frauen wollen uns haben. Wir geben einen Fick und klauen dir den Wagen. Wir sind kaum zu ertragen. Fauchen die Leute an und verhauen dir ein Blatt. Laut Vertrag sind wir arm und trauen deinem Verlag nicht. Wir tarnen uns. Wir wissen ja auch nicht genau, was geht. Aber komm und frag uns, wenn ich verklag uns. Ich bin Urge und Dice und setz in die Tat um. Was ich dude sag, das was ich mach, spreng die Charts um. Auf meinen Konzerten sind hässliche Frauen. Ich bleib wie ein Blinder für Sonderschüler und schwer erziehbare Kinder. Ich setz den Blinker links über hoch von rechts. Ich piss in ein Schwimmbad. Ich lad die Glock durch und zieh dich aus dem Geschäft wie im Winter. Ich bin weit entfernt, auch politisch korrekt, aber äußerst gut aussehen. Ich behandle Leute wie Dreck und will nichts mehr als meine Wut ausleben. Ich verteile keine Drogen, ich verteile Backpfeifen, Hass und Gewalttaten. Ich stehe im Widerspruch zu mir selbst, verkloppt nur die Halbstaaten. Mädels finden mich nett und charmant, ich rap mit Verstand. Das ganze Ruhrgebiet zittert und versteckt sich im Sand. Ich habe kaum noch Freunde, viele sind frustriert, weil sie niemand kennt. Ich schieße nie sofort, weil er Joe weiß, niemand kennt. Yeah. Yo, what's up, yo? Dich lass ich blechen. Ihr versprechen, um sie zu brechen, wo will ich ätzen? Ich tu dich lächeln, verletzt mit Actions, sie schwächen und stechen und setzen. Wir fliegen in Fetzen, nur Äffchen, dich lass ich blechen. Oder vom fetten Lästen verdreschen, jetzt fest damit rechnen. Ich hab Späße, nicht mehr zu stressen, die schwätzende Echsen. Ich bin so frech, du selbst letzten Endes ein Schätzen. Wegmatchen mit smashen, Echsen und stechen. Ist für mich so relaxen wie Sessions. Ich werde dich catchen und deine letzten Kräfte zerquetschen. Ich steh auf Entsetzen und fressen, jetzt geh ins Bettchen und learn the lesson. Laut Gesetzen bin ich kaum zu retten. Ich baue Sätze und lauf in Städten ein. Ihr solltet eure Frauen verstecken. Ich bin Albtraum für Menschen und beklau meine Fanshop. Vom CD kauf wie ein Headshot. Tu auf Lady Lover, doch bin Player wie Fatshow. Wir sind Boys in der Hood, ihr seid die Boys von Fatshop. Die wie Ketchup, Würstchen bedienen und mich fürchten. Die G-Stube, du kennst schon. Ich räume mit schweren Jungen, sodass meine Rhymes auf dich wie Steine fallen. Ihr seid sehr klug und rappt die Baba Sparks im Schweinestall. Mir ist noch eingefallen, ich schreib so Texte in 2 Minuten. Ihr seid im Wald, ich steh am Mic und lass meine Feinde bluten.